Und wir sind wieder on air. Willkommen bei FM4 Unlimited. Es begrüßt euch DJ Functionist. ...40 Tunes mit Liebe vorbereitet für die kommenden 2 Stunden. Das wöchentliche Weekend Warm-Up von DJ Beware und mir. Herzlich willkommen. Enjoy, es geht los mit DJ Soto Fett, Secret Lover. Ultraflex, Secret Lover, im DJ Soto Fett Cosmic Love Remix in Unlimited. We'll be right back. Vielleicht könnt ihr morgen sagen, last night the DJ saved my life. Hier in der Version von Louis Vega. Fix, cause I do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause way goes trouble down the drain. I said away goes trouble down the drain. Well, alright. This track kills her schism. This track kills her schism. This track kills fascism. Brand new tune von Modeselector, neues Album kommt, Live-Auftritte auch demnächst von Modeselector. Im Mai habe ich gesehen, wahrscheinlich davor auch. Check sie aus, das war der Tune. This Track Kills Fascism von Modeselector. Ihr seid mitten in einem DJ-Set von mir, DJ Functionist, in FM4 Unlimited. Every Friday von 7 bis 10. It's Friday, we don't care. Street Gang. Ich möchte einen Shoutout geben nach Ebensee. Ebensee am Traunsee, dort ist das Kino Ebensee und da spielen heute um 20.30 Uhr die fantastischen, großartigen Elektro Guzzi. Wenn ihr dort in der Area seid, Salzkammergut, schaut euch Elektro Guzzi an. Heute, jetzt gleich, im Kino Ebensee. When I'm not. Celebrating real people and real music. Rocker's Revenge is this, Walking on Sunshine, 82, Unlimited Sir. Coming up next, noch so ein 80s Finest, 2 Jahre nach vor, zu Shannon und Let the Music Play gleich. Here we go, Unlimited Style. DJ Function ist für euch hier an den Decks. Shannon und Let the Music Play. And this. Servo und Spider MC. Abana bumuka, abana bumuka. Abana beke yo je musibuka. Abana beika, abana beika. Muko ba mucha chibumba beyanga. Abana bumuka, abana bumuka. Abana beke yo je musibuka. Abana beika, abana beika. Muko ba mucha yo je musibuka. Ba, ba, ba, ba. Ba, ba, ba, ba. Ebi, bi, bi, gende. Ebi, rungi, bi, je. Zu der ersten Stunde Unlimited am Freitagabend ist schon durch. Wie geht's euch? Was macht ihr? Hoffentlich geht's euch gut bei dieser typischen FM4 Unlimited Partygeschwindigkeit rund um 115 BPM. So fängt oft alles an. Diese Tune heißt The Wheels of Steel. die drehen sich hier die ganze Nacht jetzt bis 22 Uhr in Unlimited mit Beware und mir Functionist und dann mit La Boom Deluxe, da kommt Patrick Pulsinger vorbei. Um Mitternacht dann Mr. Slack Hippie. Bleibt also eingedreht, wenn ihr könnt und hört gerne nochmal zu online bei fm4fat/unlimited zum Beispiel oder bei FM4 Dance. We'll be right back. DiMaggio, Vaughn and Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Dan Conner. They had style, they had grace, Rita Hayworth gave good face, Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis, we love them. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose, there's nothing to it but FM4 Unlimited. Function ist für euch hier an den Mischmaschinen. Und viele A Cappellas von Madonna und Beats von Ray. Oh my God. Das hier ist RBDS mit der Acid Bassline 242. Tune ever von Genius of Time. Houston, we have a problem. Ja, weil es gibt einen kurzen Break und dann sind wir gleich wieder da und ich lege 15 Beats per Minute dazu und wir gehen in Richtung 130 BPM zwischen 8 und 9 und habe ich schon erwähnt, dass um 20.30 Uhr Elektro Guzzi in Ebensee beginnen, im Kino Ebensee. Let's go! Ich wünsche viel Spaß und wir hören uns gleich wieder nach einer kurzen Pause hier mit FM4 Unlimited. See ya, hear ya.